Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, wie versprochen kommt jetzt das Fazit zu meiner Reha. Ich fange mal an mit den Zielen. Ich kann mich noch erinnern, ich musste ja vor der Reha musste ich schon mal einen Fragebogen ausfüllen. Unterdessen waren da auch Fragen drin, was meine Ziele sind und alles. Und ich kann mich definitiv erinnern, reingeschrieben zu haben, dass ich beruflich die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen möchte und dass ich meine Kondition steigern möchte und meine Erschöpfung reduzieren will. Das hatte ich auch mit meiner Psychologin dann alles besprochen und wir haben dann noch Ziele dazu genommen, die ich angegeben hatte. Zum Beispiel gehört auch Herzängste reduzieren dazu und am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen. Ja, das waren so die Ziele. Mit der Arbeitsfähigkeit wieder herstellen war ich wohl die Einzige, die da ja irgendwie auf ein Wunder gehofft hat oder dachte, keine Ahnung, ein bisschen naiv von mir, vielleicht auch. Ja, das Ziel kann ich schon vorwegnehmen, hat sich definitiv nicht, also wurde nicht erreicht. Und ja, ansonsten habe ich mal so noch einen Vergleich aufgestellt. Die Reha im Vergleich, also wenn ich jetzt überlege, ich war ja schon 9 Monate mit Post-Covid arbeiten. Bevor ich zur Reha ging, war ich 4 Monate krank. Und da kann ich die Reha eigentlich so gleichstellen wie ein Arbeitsleben, weil du halt kontinuierlich in Aktivität standest. Ne, durch die ganzen Therapien, die man hatte und alles, da war man dann am Ende des Tages schon erschöpft und Belastungsgrenze war auch schnell erreicht. Kraftlos, Schmerzen, naja, bei mir dann eben die Magen-Darm-Probleme, die dazu kamen, auch durch die Reizüberflutung der Frühstückssituation. Und ja, war schon interessant, dass das dann so der Reha-Tag halt, also dass ich das so wie so ein Arbeitstag, aber ich glaube, das ist eigentlich auch logisch, dass das, weil du ja eben, wie gesagt, die ganzen Therapien hast an dem Tag und die Pausen sind dünn zwischendrin, die Essenspause, ja gut, ist dann auch nicht so Pause, weil da ist man ja dann auch viel am Reden und unter Menschen und alles. Also von daher war für mich die Reha wie so ein Arbeitstag. Und da hat sich auch schnell gezeigt, dass der Tag in der Reha eben auch nicht zu schaffen ist. Ja, bei den einzelnen Therapien, zum Beispiel Bewegungstherapie und Ergometertraining, waren sehr hilfreich. Aber auch da habe ich keine Besserung verspürt. Kondition und Ausdauer konnte ich nicht aufbauen. Gerade beim Ergometertraining war es so, dass ich zum Schluss gar nicht mehr die Kraft hatte, diese Umdrehungszahl zu schaffen. Und bin noch auf 10 bis 15 Watt gefahren. Bewegungstherapie fand ich aber so sehr angenehm. Und ja, da habe ich jetzt auch keine Besserung gespürt, weil manche Sachen im Stehen konnte ich dann nicht mitmachen. Da saß ich dann, habe sie dann im Sitzen oder so. Aber ich sag mal, um den Körper so ein bisschen in Bewegung zu bringen, was man ja zu Hause nicht so macht, weil man eben dann seiner Erschöpfung nachgibt und alles und sich dann nicht dazu durchringt, was zu machen oder zwingt, fand ich das schon ganz, also fand ich das eigentlich ganz gut. Und da bin ich auch jetzt nach der Reha immer noch dran mit Reha-Sport, um da einfach auch in Bewegung zu bleiben. Ja, Konzentrationstraining hatte ich ja auch. Das hat mir eigentlich gezeigt, dass ich noch viel tun muss und auch an mir arbeiten muss. Die Aktivität am Bildschirm und die Aufgaben waren teilweise schwer für mich und hat auch körperlich zur Abnahme meiner Konzentration geführt. Zum einen gab es ja da so Aufgaben, die konnte ich gar nicht bewältigen, weil ich da einfach kopfmäßig und visuell gar nicht mehr klargekommen bin. Das hat mich wirklich körperlich total rausgehauen. Da bin ich jetzt aber auch dran und mache weiter. Auch wenn es mir schwer fällt, da arbeite ich mit der Neuronation-App. Und Ja, da mache ich es jetzt so in der Neuronation App, wenn so auch schon, wie ich es in der Reha bei dem Konzentrationstraining gemacht habe. Wenn ich nicht mehr kann, breche ich ab und mache dann einen anderen Mal weiter. Also ich ziehe da die ganzen Aufgaben, weil am Anfang in der Neuronation App sind es nur ein paar Aufgaben, aber es wird halt eben nach Sitzung immer mehr. Und dementsprechend wird es dann eben auch immer ganz schön viel für mich. Und auch so bestimmte Übungen in der Neuronation App, die dann halt visuell viel mit den Augen, weil es da hin und her geht oder irgendwie ist da was weg, dann blitzt da was auf. Also das kriege ich immer noch nicht so hin. Auch Merkfähigkeit habe ich noch Schwierigkeiten. Also das fällt mir dann noch schwer, ja. Aber wie gesagt, auch da bleibe ich dran, weil auch kognitiv will ich gerne irgendwann wieder eine Verbesserung haben und spüren. Und von daher mache ich das Konzentrationstraining zu Hause mit der Neuronation App weiter. Tanztherapie, ja. Habe ich mich für entschieden, weil ich gerne tanze und ich hatte die Wahl zwischen Ergotherapie, also Basteln, und Tanztherapie, also kreativ. Und habe mich dann fürs Tanzen entschieden, weil ich dachte, ich tanze gerne, kriege es aber auch ausdauermäßig, kräftemäßig und alles nicht hin. Die Gruppe, es war keine Einzeltanztherapie, sondern wir haben mit mehreren zusammen getanzt. Manchmal war die Konstellation gleich, dann kamen neue dazu, andere sind gegangen, weil eben die Reha beendet war und alles und neue dazugekommen sind, die eben neu gestartet haben mit der Reha. Was soll ich sagen? Also am Anfang kam ich gar nicht so damit klar. Das ist, wie gesagt, schon dieses Schamgefühl erstmal zu überwinden, sich vor anderen da gehen zu lassen, fallen zu lassen, Bewegungen nachzumachen. Und das alles war nicht ganz so leicht für mich. Die Hemmungen waren da schon ganz schön stark. Aber an sich war die Tanztherapie eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich hatte einen Tag, das war glaube ich der letzte Tag meiner Tanztherapie, den ich richtig gut mit mir im Einklang war und auch alles ausblenden konnte. Aber ansonsten konnte ich mich nicht ganz so fallen lassen und das ausblenden. Hatte dann auch immer Probleme mit der Ausdauer, sodass ich da nicht viel geschafft habe, mich dann immer wieder hinsetzen musste. Aber man wurde super angeleitet von der Therapeutin. Und auch die Therapeutin war da voll mit bei der Sache dabei. Also es war schon angenehm. Ja. Aber auch da hat es leider, ja. Ja, die Ausdauer fehlt, die Kraft fehlt und wenn man erschöpft ist, kann man nicht so tanzen, wie man möchte. Qigong und Atemtherapie hatte ich auch. Qigong kannte ich ja vorher noch gar nicht so, Atemtherapie hatte ich schon mal, da habe ich mich tierisch drauf gefreut, dass ich das machen kann. Die beiden Sachen haben mir auch sehr geholfen. Also es war echt krass, wenn ich erschöpft war und kraftlos und eigentlich gar keine Nerven hatte, irgendwie noch was wahrzunehmen, hat mich dieses Qigong, auch wenn ich teilweise vielleicht nicht ganz bei der Sache war oder nicht so dran geglaubt habe, dass das wirklich Wunder bringt oder ne, auch nicht so in mich reinhorchen konnte und die ganzen Übungen, war ich trotzdem am Ende, nach dieser Übung bin ich körperlich, kopfmäßig und kraftmäßig ein bisschen besser rausgegangen, als ich reingegangen bin in die Therapie. Also das war schon echt krass. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass dieses Qigong so in den Körper da wirklich, dass man da halt mit einem besseren Gefühl dann wieder rausgeht. Ja, und Atemtherapie fand ich in dem Sinne gut. Ich habe schon bei der ersten Atemstunde gemerkt, dass ich meinen Herzschlag höre, also meinen Puls, und ich liegen konnte und das nicht konnte. Und habe dann für mich auch als Ziel gesetzt, dass ich gerne zum Ende meiner Reha die Atemtherapie voll und ganz mitmachen kann, nicht auf mein Herz höre, das lasse und mich da wirklich voll drauf einlasse. Und es hat mir auch Atemtechnik wirklich viel gebracht, dieses tief in sich reinatmen. Ja, ist einfach nur Wahnsinn. Also da konnte ich wirklich eine Verbesserung mitnehmen. Das habe ich dann auch schon gemerkt, dass man so unterwegs halt tiefer in sich hineinatmet, bewusster atmet und nicht so flach und oberflächlich. Und auch wenn der Körper tierisch erschöpft ist, habe ich versucht, das umzusetzen. Und ja, da ist es im Moment auch so, dass ich mich hinlegen kann und nicht mehr so krass auf meinen Herzschlag fokussiert bin. Also das ist echt Wahnsinn. Und selbst wenn er da ist, es ist okay, dass er da ist, aber er beschäftigt mich nicht mehr so, dass ich mich dann nach links drehen muss oder nach rechts, um dieser Situation zu entkommen, sondern ich kann es jetzt wirklich akzeptieren und kann damit auch echt gut umgehen. Von daher bin ich von der Atemtherapie und auch vom Qigong total, also es hat mir wirklich geholfen. Da habe ich echt eine Besserung gespürt. Dann durfte ich noch ein Sandbad machen. Das war auch eine nette Erfahrung. Das Lustige ist, ich hatte vorher im Internet gesurft, was Sandbad ist, und habe gesehen, du wirst dann eine warme Decke eingepackt und dann liegst du dann. Da dachte ich auch schon, okay, Wärme eigentlich nicht so gut, weil Wärme vertrage ich nicht ganz so gut. Da fängt auch gleich das Herz wieder an hochzugehen und zu pumpen und alles. Aber das war nur ein Sandbad für die Hände. Und da habe ich die Hände dann in heißen Sand gemacht. Hatte ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ne? Und saß dann da 10 Minuten, 15 Minuten. Aber auch das ist trotz der Hände mir nicht so bekommen, weil die Wärme stieg trotzdem hoch in den Körper und hat sich für mich nicht gut angefühlt. Also war es, also es war eine nette Erfahrung, aber für mich leider, auch für die Schmerzen her, muss ich sagen, hat es mir jetzt nicht so viel gebracht. Salzgrotte war auch sehr schön. Die war ja wie so ein Snuselraum gemacht, total schön. Definitiv gut. Ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. War angenehm, schön mit Musik und ja, die Atmosphäre war toll. Also, das war schon wirklich. Ja, dann hatte ich ja Walken, weil ich es auch irgendwann mal angesprochen hatte. Das war super. Was mir bewusst geworden ist, eigentlich, ich durfte beim Walken, darf ich nicht reden. Das habe ich schon beim Ergometer gemerkt. Sobald ich da mal kurz mit einem anderen gesprochen habe oder einfach so, ging mir die Energie aus. Also das hat mir dann noch mehr Kraft geraubt. Und von daher wusste ich dann, dass ich eben bei so Aktivitäten nicht so viel reden kann. Klar, manchmal hat man so ein bisschen gesprochen. Das habe ich dann versucht, über die Atmung wieder hinzukriegen. Von den Runden her habe ich 2 bis 3 Runden meistens nur geschafft. Also mehr war nicht drin. Aber es waren dann auch schon 2 bis 3 Runden, waren dann auch schon 15 Minuten. So grob mal, wenn man da ums Haus gelaufen ist. Also, das war ja, wie gesagt, zu Hause gehe ich ja auch meine Runden mit dem Hund. Versuche die auch beizubehalten, außer es geht wirklich gar nicht, dann muss ich es abgeben. Aber ansonsten versuche ich wirklich, dass ich jetzt die Nachmittagsrunde meiner Tochter abnehme und mache. Und es dann eben auch wirklich durchzuziehen. Ja. War eben nur interessant, das eben mit dem Reden. Aber ist ja klar, wenn man nebenbei dann redet, das geht eben auf die Kraft erschöpft und saugt eben auch Energie. Ja, dann hatten wir ja diese Post-Covid-Gruppe, wo wir, ich glaube, wir waren 8 zu 8 drin waren. Die war sehr hilfreich. Also die kann ich nur jedem empfehlen, auch im Nachhinein Selbsthilfegruppen oder sowas. Also eine Selbsthilfegruppe selber habe ich jetzt noch nicht gefunden oder gesucht. Aber kann ich nur jedem empfehlen, weil es wirklich toll ist, sich mit anderen Mitpatienten auszutauschen, die dasselbe durchmachen wie man selbst und nicht immer ist Post-Covid ja bei jedem gleich. Jeder hat andere Symptome, bei jedem wirkt sich es anders aus. Der eine hat mehr die Probleme, der andere mehr die. Und sich da auszutauschen, also das war schon echt eine tolle Sache. Kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Hat schon viel Wert gehabt. Weil ich sag mal, wenn man jetzt hier so von Reizüberflutung oder Erschöpfung erzählt und man selber steckt in der Situation nicht drin, ist es eben schwer für Angehörige oder andere eben nachzuempfinden, wie es ist, wie man sich fühlt, ne? Warum man jetzt aus der Situation raus muss. Und in der Post-Covid-Gruppe wurde es da halt verstanden und jedem ging es irgendwo genauso auf eine gewisse Art und Weise. Und also das war schon toll, da war ich auch sehr froh, dass es diese Gruppen in der Reha gibt. Und kann auch wirklich nur jedem empfehlen, eine Selbsthilfegruppe sich zu suchen, um da dann weiter in Kontakt zu bleiben oder eben auch Menschen zu haben, denen es genauso geht wie einem, die einen verstehen. Und vielleicht kann man sich auch untereinander ein paar Tipps geben, was der eine schon probiert hat, was der andere noch nicht und was ihm geholfen hat oder so. Also von daher war das eine Top-Sache. Ja, Einzelgespräche gehören ja immer dazu. Ja, da hatte ich echt Glück mit meiner Therapeutin gehabt, auch dass sie die ganze Zeit über da war. Auf meine Bedürfnisse ist sie eingegangen und auch auf die Themen, hat sich die Zeit dafür genommen. Man hat alles zusammen durchgesprochen, nach Lösungen gesucht und geguckt, wie kann man da was anders machen oder so. Gerade, wie gesagt, meine Frühstückssituation, die dann mit dem Magen-Darm-Reizsyndrom endete, die war ja, auch da hat sie sich die Zeit genommen und mit mir nach Lösungen gesucht und geguckt, was wir verändern können, um das Problem zu beheben. Also auch was meine Herzängste betrifft, hat sie sich sehr viel Zeit genommen und eben erklärt und geguckt. Ja, also da fühlte man sich gut aufgehoben, gut beraten und sie hat auch einen sehr kompetenten Eindruck hinterlassen und ja, sie war auch sehr kompetent, kann man nicht meckern. Also da habe ich echt Glück gehabt, weil ich weiß aus Erfahrung, dass auch das schwer ist, jemanden zu finden, mit dem man dann reden kann oder so. Manchmal stimmt die Chemie nicht oder es wird nicht auf die Problematik eingegangen. Von daher habe ich da wirklich, habe ich Glück gehabt. Ja, eine Sozialarbeiterin hatten wir auch in dem Haus. Da habe ich auch Glück gehabt. Ich hatte auch eine sehr nette Frau, die auch wirklich alles beantworten konnte, mir helfen konnte und im Dank des Fachwissens wirklich sehr kompetent war und war auch sehr hilfreich für mich. Ja, dann, was jetzt nicht so zum Reha-Konzept gehört, aber trotzdem, was ich sehr wichtig finde, sind auch die Mitarbeiter und der Service in dem Haus. Also ist egal, ob unten an der Rezeption oder, wie gesagt, die ganzen Therapeuten, die Schwestern, war alles top. Also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man ein Problem hatte, haben die sich sofort drum gekümmert. Ich hatte zum Beispiel die eine Nacht das Problem, es war sehr stürmisch, es hat geregnet und ich hatte vor meinem Fenster so einen Busch, der mir immer gegen die Scheibe klopfte und dann auch so lang kratzte, so wie als wenn ein Fingernagel über eine Tafel geht und das hat so, es war so eklig. Also ich bin jedes Mal aus dem Bett geschreckt und konnte gar nicht einschlafen und bin dann am nächsten Morgen zu der Frau in der Rezeption runter und habe sie gebeten oder gefragt, ob man vielleicht den Ast entfernen könnte, weil er hat mich die ganze Nacht einfach wach gehalten. Und dann war es auch wirklich so, dass ganz schnell jemand kam und den Ast entfernt hatte. Und das fand ich so toll, auch wenn du andere Probleme hattest, auf dem Zimmer irgendwas nicht in Ordnung war oder was kaputt war. Du eine Matratze brauchtest, also so einen Topper als Aufleger, ne, weil die Matratzen sehr hart waren. Oder ein Kopfkissen. Also es ist Wahnsinn, wie es schnell sich darum gekümmert wurde. Es ist echt der Hammer. Auch die Hausdame da hat einen Top-Job gemacht. Der Name hört sich böse an, Hausdame. Aber sie hieß so, also stand am Schild. Auch, also wirklich, die Frau hat sich um alles gekümmert. Und auch die Schwestern, wenn man ein Problem hatte oder so, die waren wirklich immer da, bereit, immer freundlich, immer nett, auch im Essensraum, bei der Essensausgabe oder so. Also wirklich, ja, war schon, war top. Also kann ich nur ganz großes Lob aussprechen, dass das wirklich so rundum auch so gut lief und alles. Auch die Ärzte. Man wurde da vom ersten Tag an ernst genommen, Problematiken wurden besprochen und da wurde auch drauf eingegangen. Kennt man auch anders, aber diese Reha hat es wirklich, also man fühlte sich aufgehoben, gut beraten und ernst genommen. Und gerade mit Post-Covid hat man Symptome, die man nicht sieht, nach außen, die auch im Blutbild nicht zu finden sind und selbst die wurden alle ernst genommen. Wie gesagt, bei meiner Herzangst, da wurden ja so viele Untersuchungen gemacht mit meinem Herz. Also war Wahnsinn. War echt top. Also da die Reha, ich würde sie immer wieder weiterempfehlen. Auch wenn jetzt für mich leider am Ende der Reha keine Besserung eingetreten ist, bin ich trotzdem dankbar für die Chance, die ich hatte. für die Sachen, die ich mitnehmen kann. Für mich selber jetzt auch mit nach Hause. Ich sag mal so vom Wohlbefinden, also körperlich geht es mir, wie gesagt, genauso wie vorher. Das Treppensteigen ist mir schwer gefallen. Auch zum Schluss, obwohl ich es wirklich an Tagen, wo es mir gut ging, also fast jeden Tag, es gab selten einen Tag, wo ich mit dem Fahrstuhl fahren musste, weil ich es nicht mehr geschafft habe, habe ich bis zum Schluss nicht. Ich bin oben angekommen und war trotzdem noch außer Puste und ich bin schon langsam die Treppen hoch. Von der Kondition her kann ich keine Veränderung mitnehmen. Also da hat sich leider auch nichts gebessert. Aber wie gesagt, durch die Atemtechnik hat sich die Atmung verbessert. Meine Herzängste habe ich zu 80% in den Griff bekommen. Und ich denke, auch wenn das Post-Covid nicht besser geworden ist, die Erschöpfung nicht reduziert wurde oder irgendwie, bin ich sehr, sehr dankbar, wie gesagt, dass ich diese Herzangst reduzieren konnte, dass ich die Chance hatte. Und auch von der Atmung her nutze ich heute immer noch, wenn ich merke, okay, jetzt geht's wieder los, habe ich da mein 4-7, was ich dann anwende, oder ich atme tief in mich rein und ganz langsam aus, mehrmals hintereinander. Und ich glaube, dadurch gehe ich trotzdem mit einem guten Gefühl, weil ich da was reduzieren konnte. Und körperlich weiß ich halt, ja, man hat die Hoffnung, dass es besser wird irgendwann. Aber ich sag mal, wenn die 5 Wochen jetzt schon nicht so körperlich das gebracht haben, was ich mir erwartet habe, weil ich da halt auch einfach auch zu naiv rangegangen bin, ja. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht oder so. Ich bleibe einfach am Ball, versuche es weiter und ja, hoffe eben in einem halben Jahr, dass es dann eventuell vielleicht besser wird. Und um das zu erreichen, habe ich ja auch schon ein bisschen erwähnt, was ich so mache. Also wie gesagt, bewegungstechnisch bleibe ich am Ball. Ich arbeite ja mit der DE-Rena-App. Und also ich bringe jetzt morgens immer meinen Sohn zur Schule, hole ihn auch wieder ab. Dann versuche ich bewegungstechnisch was beizubehalten. Da mache ich den Reha-Sport. Fürs Ergometer-Training mache ich hier jetzt meinen Cross-Trainer. Den versuche ich für 10 Minuten, 3-mal die Woche, weil ich habe 2-mal die Woche Reha-Sport und deswegen mache ich dann 3-mal die Woche den Cross-Trainer für 10 Minuten. Mehr schaffe ich im Moment auch nicht, aber ich sag mal, der Ansatz ist getan. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann vielleicht auch noch ein bisschen steigern kann. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so negativ. 10 Minuten ist besser als gar nichts, finde ich jetzt. Ja, dann habe ich die Gassi-Runde am Nachmittag, die ich versuche kontinuierlich einzubauen und auch beizubehalten. Ja, und ansonsten, ja, muss ich gucken. Also ich merke eben, wenn ich an einem Tag viele dann noch, ich habe ja noch also man muss ja auch noch einkaufen gehen oder ne. Das ist dann schon, wenn das zu viel ist, dann merke ich sofort, dass der Körper gleich wieder abfällt und die Erschöpfung einsetzt, Schmerzen kommen und alles. Also da muss ich echt gucken, wie ich es plane. Zum Glück merke ich auch schon, dass wenn ich etwas zu viel mache, dass ich dann eine andere Sache auslasse. Und ja, dafür dann eben weniger mache, um diesen Zustand einfach nicht, dass der nicht einsetzt, dass ich den umgehen kann. Klappt natürlich nicht immer. Wie gesagt, die Reizüberflutung spielt ja auch noch eine Rolle. Und auch da ist es natürlich schwer, auch hier zu Hause, wenn zu viel läuft, ne, zu viel Gerede ist oder ich merke einfach, das bringt mich an meine Grenzen. Also, ja. Aber ich versuche es beizubehalten. Ich versuche dran zu bleiben. Und wie gesagt, durch die vielen Therapien, die wir da hatten, kann ich natürlich ein bisschen was mitnehmen und zu Hause umsetzen. Wenn es irgendwann mal körperlich besser wird, versuche ich dann auch mehr umzusetzen. Ja. Das war es soweit. das war das Feedback zu meiner Reha. Und ja, wir werden sehen, was die Zeit jetzt bringt. Ich bin gespannt. Ich versuche positiv nach vorne zu blicken, auch wenn es manchmal schwer ist, positiv nach vorne zu blicken, weil eben der Körper macht, was er will und einen dann so im Griff hat, dass man sich gar nicht wehren kann. Aber ja, ich kann es im Moment ja eh nicht ändern. Ja. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, kontaktiert mich, fragt mich gerne. Ansonsten, wie gesagt, ich kann euch die Reha immer nur wieder empfehlen. Man nimmt definitiv ein bisschen was mit nach Hause. Und wenn es nur die Umsetzung ist, was man dann zu Hause weitermacht, Ängste verliert, Freundschaften findet, mit denen dann in Kontakt bleibt und alles. Ich würde es immer wieder machen. Und ja. Denk mal, das nächste Feedback gibt es in einem halben Jahr, wie es mir körperlich geht und alles. Dann danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.